1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht, wie immer freitags. Wer gerne mit mir sprechen möchte, dann derjenige möge bitte diese Nummer hier anrufen, 0800 220 50 50 oder uns mailen domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist ein Anrufer, vermute ich mal. Daido, 57, guten Morgen. Guten Morgen. Ein Mann. Daido, naja, Dido. Dido. Frag mich bitte nicht, wo der Name herkommt. Dido. Ist das ein richtiger Name? Ja. Ja. Dido Heinz Udo. Wir haben immer gefragt, aber das konnte uns keiner sagen. Dido. Daido war natürlich schön, dass es den in Amerika gab, aber Dido. Okay, dann haben wir uns darauf geeinigt. Um was geht es bei dir, Dido? Ja, ich hatte also auch vor ein paar Tagen schon mal angerufen, bin dann aber nervlich zusammengebrochen, weil ich so einen Hammer bekommen habe und so alleine war. Und naja, also ich bin bis vor 5 Wochen noch schön arbeiten gegangen, war alles wunderbar, ich bin 57 Jahre alt, alles schön. Mir wurde dann die Hand etwas schwer und bin dann ins Krankenhaus gegangen, Verdacht auf, naja, es gibt ja so, ich weiß nicht, wie nennt man das so, Schlaganfälle und so. Ja. Eben. Und dann hat man mich da 4 Stunden untersucht, Frau, Kinder reinkommen, nicht, was sollen die denn? Ja, sie sind von oben bis unten voll Krebs, sie haben noch 3 Monate bis 1 Jahr, schönen Abend noch. Das haben die zu dir gesagt? Richtig. Und da bin ich so runtergesagt, natürlich im ersten Moment schnallt es ja nicht, natürlich. So runtergesagt, dass ich hier gesessen habe. Ich bin dann auch nicht im Krankenhaus geblieben, weil das musste erstmal, und das war noch der Geburtstag meiner 6-jährigen Enkeltochter. Ja. So runtergesagt, man kann sich das nicht vorstellen. Nein, das kann man sich auch nicht vorstellen, wenn man das glaube ich, nicht erlebt so hat. Heute. Ja, das ist so krass. Das war vor 5 Wochen. Da hast du die Diagnose bekommen, sie sind Vollkrebs. Vollkrebs. Was ist das für ein Krebs? Das sind 3 Stück in der Lunge, gestreut schon bis im Magen, ins Gehirn rein, andere Seite. Und Nieren, hast du nicht gesehen, was du da so. Und du hast bisher nichts gemerkt davon? Nein, überhaupt nicht. Erst durch die Hand, die nicht so richtig funktionierte, dadurch hast du es gemerkt? Ja. Ich habe also nie irgendwelche, ja gut, Schmerzen, Wehwehchen hat man halt immer. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich war auf dem LKW, ich habe Stückgut gefahren und ich habe es nicht gemerkt. Gar nicht. Ja. Ich bin auch jetzt noch ziemlich rostig, man sieht es mir nicht an. Und aber diese Psyche, die war sowas von grausam. Wenn man dann nach Hause kommt, Dido, du hast gesagt, du bist ja nach Hause gegangen. Ja. Wie lebt man dann in den ersten Tagen? Was tut man dann? Was hast du getan? Das kann ich dir sagen, Domian. Das klingt alles sehr, sehr seltsam, aber es ist so. Ich habe angefangen, meinen Keller aufzuräumen. Ich habe angefangen, meine Beerdigung zu bezahlen. Ich habe angefangen, mein Leben, und da bin ich auch dankbar für, dass ich das jetzt alles noch vorher machen kann, irgendwie. Ich musste irgendwas sortieren. Ich musste irgendwas machen. Ich habe den Arzt verpflichtet, da gesagt, kommen Sie übernächste Woche mal. Ich sage, geben Sie mir doch mal einen Psychologe. Ach, sagt er, was bringt das denn? Sagt der Arzt. Ich sage, mir schon. Ich möchte gerne reden. Ja. Aber mit wem? No. Sag mal, heißt das, dass die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass man definitiv nichts machen kann? Keine Therapien, keine Strahlen? Strahlen haben wir gemacht, bringt nichts mehr, ist trotzdem gewandert. Wir haben heute Morgen, deswegen bin ich auch relativ gut drauf heute, heute Morgen den Arzt vor die vollendeten Tatsachen, ich war bei 5, ich denke, einer reicht mir nicht, weil ich bei der Strahlentherapie war ich bei einem Arzt, der sagte, ja, Sie haben es ja nur in den Beinen, ich sage, bitte. Ach, sind ja ein ganz anderer Patient. Ja, okay. Heute habe ich ihm gesagt, pass auf, ich weiß, Sie bekommen nicht viel von der Krankenkasse. Ich gebe Ihnen jetzt 100 Euro, bitte. Meine Frau ist dabei, bitte. Jetzt ganz ehrlich. Ja, dich jemand, das bringt alles nichts mehr. Das könnte der Tage ziehen. Ich sage, das ist doch meine Aussage. Hat er die 100 Euro angenommen? Nein, natürlich nicht. Also er sagt, es bringt gar nichts mehr. Nein, es bringt nichts mehr. Haben die eine Lebenserwartung formuliert? Ja, 2 bis 6 Monate, 3 Monate, das könnte man nicht sagen. Ja. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Wie geht glücklich. Deine, glücklich. Du hast Kinder? Stiefkinder, aber ich habe sie mit 6 Jahren gekriegt. Ja. 7 Jahre und meine Kinder. Wie geht deine Frau damit um? Ja, das ist das Problem auch. Weint natürlich jetzt sehr viel und hin und her, obwohl wir sie versuchen zu beruhigen. Und sie ist auch 2 Herzinfarkte, 2 künstliche Hüften, die ist Vollrentnerin. Das ist natürlich auch eine psychische Belastung für sie. Natürlich, klar. Absolut. Ich versuche es jetzt immer ein bisschen. Ist deine Frau gerade bei dir oder schläft sie schon? Sie sitzt im Wohnzimmer. Würde sie vielleicht auch mal ein paar Worte mit mir sprechen wollen? Ich glaube nicht. Nein, okay. Ja, nur eine Frage. Sie wird nur weinen, Domian. Ja, verstehe. Na, wie gesagt, also was mich da wirklich so ein bisschen gestört hat, ich will mich auch nicht beschweren bei der Welt, um Gottes Willen, ich habe es ja selber vielleicht provoziert mit dem Rauchen, obwohl das weiß ich nicht. Aber diese Alleingelassenheit, wenn sowas passiert, das glaube ich, finde ich nicht so prickelnd. Ja, das finde ich unfassbar, dass man einem Menschen das so vors Gesicht knallt und dann sagst du sogar, du möchtest einen Psychologen haben und der sagt ja, wozu denn? Den hatte ich jetzt auch. Ja, aber den musstest du erstmal einfordern. Ja, aber das ging auch nicht. Der hatte 30 Leute da sitzen. Was erwarten Sie jetzt von mir? Vielleicht wollte er nicht mal reden. Ja. Ich sagte, das geht nicht. Wenn man sich dann vorstellt, wenn man dann noch ganz alleine auf der Welt dastünde, keine Familie oder keine Frau hätte, dann ist es natürlich auch viel dramatischer. Wie planst du denn jetzt die nächste Zeit deines Lebens? Was willst du tun? Eigentlich nichts, ich weiß nicht. Ich wäre zu feige, das selber zu machen. Das könnte ich nicht. Ich bin einfach zu feige. Ich weiß, das macht vielleicht ein Makel sein, aber ich könnte das nicht. Ich weiß es nicht. Hast du Angst vor? Ich gehe jetzt sehr viel spazieren, ja. Sehe natürlich die Welt ganz anders. Was siehst du jetzt, was du vorher nicht gesehen hast? Das sage ich dir, wenn ich durch die Stadt gehe. Also ich bin sehr, sehr großer Kinderfan, aber nicht falsch verstehen. Nein. Ich liebe Kinder. Ja. Ich bin keiner. Ich sehe Kinder an, lächelt mich an. Ich gehe durch die Welt, ich sehe die Bäume, ich sehe Natur, ich sehe Menschen. Was du früher gar nicht wahrgenommen hast. Du gehst durch die Stadt, kaufst ein, gehst ja, man hetzt durch die Zeit. Ich fange natürlich viel an zu heulen und ich habe durch die ganzen Cortison, ich esse ohne Ende, obwohl ich kein Geschmacksnerv mehr habe. Jetzt ist es auch weg und es wird noch schlimmer bei der Chemo, wenn deswegen will ich das nicht. Also du isst zu viel, weil du eine Cortisonbehandlung bekommst und dann kriegt man Appetit. Ich esse, also das ist... sehr schlimm, aber sagen wir mal so, ich habe zum Beispiel gestern war hier, ich bin ja in der Nähe hier im Wuppertal, ein bisschen Sonne, dann setze ich mich auf der Bank und gucke hoch und man nimmt die Welt ganz anders wahr. Hast du Angst vor dem, was auf dich jetzt zukommt? Nein, ich habe keine Angst zum Sterben. Hast du mit deiner Frau darüber gesprochen, wie es vielleicht gehen soll, wenn du nicht mehr zu Hause sein kannst, wie das dann organisiert werden soll? Willst du zum Beispiel in ein Hospiz gehen oder? Das weiß ich nicht. Also noch möchte ich nicht. Nein, natürlich nicht. Solange es dir noch einigermaßen gut geht. Und ja, ich weiß es nicht, was ich dann. Ich möchte auf jeden Fall nicht, und das habe ich technisch beerdigungsmäßig, möchte ich nicht, dass die da alle stehen und hin und her und so. Das habe ich für mich abgeschlossen, aber das hatte ich auch schon in jungen Jahren gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte weg, verbrannt, tschüss. Ja. Also ich möchte nicht, dass die Leute immer dann hin müssen und trauern und dann wird alles Gute über dich gesagt, weil es war ja nicht nur gut. Ach so, das heißt, du willst keine klassische Beisetzung haben? Nein, ich möchte das nicht. Du möchtest verbrannt werden und dann sofort beigesetzt werden. Ja. Und das habe ich also auch schon bezahlt und gemacht und getan. Und das gibt mir natürlich auch irgendwo ein bisschen beruhigendes Gefühl. Ja, wenn man das so selbst in der Hand hat und das noch organisieren kann. Und das kann ich verstehen. Und dafür bin ich unendlich dankbar, Domian. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dass du die Chance dazu dass überhaupt die noch Chance hast. Ja, verstehe. Von Gott, wie auch immer. Ich war nie ein gläubiger Mensch, aber... Glaubst du denn, auch wenn du im klassischen Sinne vielleicht kein gläubiger Christ bist, bist du denn noch ein Moment ja. Im Moment ja. Ich merke, dass ich anfange schon mal abends diese Hände zu falten und zu sagen, lieber Gott, ich danke dir ein, ich hatte ein sehr, sehr schönes Leben und das kann ich nicht abstreiten. Und es ist so, guckt, dass meiner Familie gut geht. Das ist das Einzige, was dir noch Hoffnung bringt. Ne? Ein bisschen. Das heißt, dieses Gebet und diese Ansprache zu Gott ist schon ein Trost. Ja. Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Früher hätte ich gesagt, ja, wenn der da oben wäre, dann wird er den Kindern, die sterben auf der Welt, dann wird er den Leuten helfen. Aber das ist Quatsch. In der Not. Was hast du für einen Wunsch an deine Frau? Ach, dass es ihr gut geht und sie lange für meine Enkelchen und für sich da ist. Ja, das musst du ihr oft sagen. Ich glaube, das ist, wenn du ihr das jetzt ganz oft sagst, wird das für sie wiederum ein Trost sein, wenn du gegangen bist. Dass sie nicht ganz zusammensackt dann. Nee. Das werden sie tun in den ersten Tagen. Das ist vollkommen normal, denke ich mal. Das sind Beine und hin und her. Aber es ist doch ein Trost. Halt mich doch einfach in deinem Kopf, wie ich bin. Genau. Ja. Fertig. Genau. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Das ist immer so ein gefühlsbeladenes Fest. Also ich singe dieses Jahr keine Weihnachtslieder. Ich heul mich tot. Aber du wirst sicher im Kreis deiner Familie und der Enkel sein und da singt man auch Weihnachtslieder. Natürlich, meine Enkel. Und wie alt sind? Ich auch schon vorgearbeitet. Ich sagte, Opa wird nächstes Jahr mal auf eine Bohrinsel. Ich muss unbedingt mal Geld verdienen. Wie alt sind die Enkel? 6 und 8. Naja, dann kann man denen das dann schon erklären. Wenn ja, aber das möchte ich nicht. Hast du Angst jetzt vor dem Heiligen Abend und den Weihnachtstagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon gesagt, die möchten bitte keine Weihnachtslieder da unterjodeln. Ich fange an zu heulen. Ja, und so. Ja. Aber man will es halt locker ein bisschen abziehen, die Kinder. Ja. Ich hätte Angst, muss ich sagen. Angst habe ich auch, aber was soll es? Ja, was soll es? Das Schwierige ist in der Situation, dass du dann ein bisschen Theater spielen musst für die Kinder. Denn die Kinder sagen, das auf jeden Fall. Das musst du machen, ja. Die dürfen das nicht. Ja, aber das macht es natürlich auch stressiger für dich, ne? Wenn du für dich alleine wärst mit deiner Frau, wäre es noch was anderes. Aber die haben es noch nicht gemerkt. Die haben sich nur gewundert, dass Opa jetzt eine Glatze hat. Ich sage immer, das war eine Wette beim Mamau-Spielen. Ich musste das abrasieren. Mhm. Opa, das machst du aber nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Weil dir die Haare gehen dann aus. Weißt du, was ich finde? Du hast so eine Schocktherapie bekommen, Schocknachricht bekommen, die Diagnose bekommen vor 5 Wochen. Bei allen Brüchen, die jetzt auch zu spüren sind, was du so sagst, finde ich dich erstaunlich tapfer. Ja, jetzt ja. Ja, wirklich, finde ich. Wie ich beim ersten Mal bei euch angerufen habe, dann wollten wir ein Gespräch machen und es ging nicht mehr. Es klappte nicht. Warum? Ja. Ich war auch nicht. Was wünschst du dir jetzt noch für die letzte Zeit? Was möchtest du noch erleben? Du, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Dass ich noch vieles in trockenen Tüchern kriege, dass meine Familie ein bisschen wieder hochkommt. Und dass es nicht vielen Menschen, überhaupt keinem Menschen so geht, dass sie dich so fallen lassen. Und da vielleicht mal ein bisschen, ganz klein wenig nur, den Leuten noch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde mit denen reden im Krankenhaus. Und nicht sagen, so ist das, tschüss, nächste. Verstehe, ja. Das wünsche ich mir sehr, weil ich auch für andere Menschen denke, nicht nur für mich. Also was mir passiert, ist wie Tausenden. Da möchte ich mich deinem Wunsch anschließen, Dido. Und was die persönlichen Wünsche sind für dein Leben, das wünsche ich dir von Herzen, dass das noch funktioniert und dass sich das noch eine ganze Weile hinzieht und du im Kreise deiner Familie noch schöne Stunden verbringen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ganz, ganz lieb von dir, danke. Wenn du möchtest, rufen wir dich auch gerne nochmal an und dann kannst du mit meiner Psychologin. Eure Redakteure sind so lieb. Ja, sehr nett, dass du sagst. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, Dido. Okay. Alles Gute und schöne Grüße an deine Frau. Sendung noch. Schau weiter. Dankeschön, auf Wiederhören. Alles Gute an die Leute der Welt. Tschüss. Es ist ausgerichtet. Tschüss. Hier ist Axel und Axel ist 16. Hallo Axel. Hi Domian. Hi. Axel, um was geht's bei dir? Also ich wollte mit dir darüber reden. Ich habe mich, ich habe einen besten Freund, den kenne ich jetzt schon seit 10 Jahren. Und wir haben uns, also das hat sich in den letzten 3 Jahren immer mehr aufgestockt und aufgebaut, dass wir uns immer mehr gestritten haben. Also es kam mehr von ihm als von mir. Er hat mich ziemlich fertig gemacht. Ja. Also das ging los mit, wenn andere dabei waren, hat er angefangen, ich bin nicht der Dünnste, sag ich mal dazu. Was bist du nicht, ja? Dünnste. Dünnste. Also ich habe etwas Übergewicht, aber tut jetzt nicht so. Und er hat dann halt mit anderen hat er dann angefangen, guck mal Specki an, wie faul der ist, wie der da rumsitzt und so. Und da habe ich das ist natürlich mies. Ja, natürlich, klar. Ja. Da habe ich oft mit ihm drüber geredet und ja, aber er meinte immer, ich würde mich bessern, ich bessere mich, versprochen, und hat aber bis jetzt nicht rübergekommen, ist bis jetzt nicht rübergekommen. Ja. Und dann ist an dem Tag, dann haben wir uns so heftig gestritten, dass es in eine Prügelei ausging. Oh. Und dann haben wir uns erstmal nicht mehr gesehen. Ja. Das ist jetzt vor 2 Wochen, und dann rief er mich an, ob ich nicht mal was mit ihm unternehmen wollte. Mhm. Und in diesem Zwischenraum zwischen dem letzten Silvester und diesen 2 Wochen jetzt, da ist schon so einiges vorgefallen, dass ich zum Beispiel mit jemandem, einem Freund, mit einem anderen durch den Park gefahren bin. Und dann hat er mit anderen Jungs da gelauert und hat mich dann aufgefangen, und da musste meine Mutter dann vorbeikommen, um mich da rauszuholen sozusagen. Mhm. Weil das waren 5 oder 6 Stück und ich war mit meinem Freund alleine. Mhm. Ich bin auch nicht der Stärkste zum Prügeln. Was ist denn jetzt genau dein Problem, Axel? Ja, mein Problem ist, er hat mich jetzt, vor 2 Wochen hat er mich jetzt angerufen und gesagt, können wir nicht mal wieder was machen? Mhm. Da war ich schon skeptisch, da bin ich aber hingegangen und er war eigentlich wie früher. Und er meinte, ja, wir können ja bald mal wieder was machen und so. Und ich dachte, mal schauen, und ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ja, also der hat sich ja schon ziemlich mies behandelt, ne? Einige ja, Mal, also. Muss man so sagen, ne? Und er hat aber immer wieder gesagt, dass er sich auch bessern will, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, was die Grundfrage ist natürlich, was dir so eigentlich diese Freundschaft wert ist. Diese Freundschaft ist mir sehr viel wert eigentlich, weil bis jetzt ist mein bester Freund, ich kenne ihn schon ewig jetzt. Er hat mich immer wieder aufgemuntert, wir haben schon so ganz schön viel durchgemacht. Mhm. Er hat mich unterstützt, als ich meinen Diabetes bekommen habe. Ich habe Diabetes. Also, Typ 1. Oh. Ja. Auch nicht so schön. Naja. Nö. Und da hat er mich auch sehr stark unterstützt, und das, also ich würde mal sagen, wenn du so eine ganz gute Grundhaltung zu dem Typ hast, dann würde ich nochmal mit dem reden und sagen, pass mal auf, das und das hat mir damals nicht gefallen. Und das und das darf nicht nochmal vorkommen, weil das ein großer Vertrauensbruch war und das hat mich verletzt. Ja. Mal gucken, wie er sich dann äußert. Wenn er sagt, okay, das tut mir wirklich leid und das soll nicht wieder vorkommen, dann kannst du der ganzen Sache und dann kannst du der Freundschaft ja auch nochmal eine Chance geben. Mhm. Finde ich schon. Also wenn dir grundsätzlich was dran gelegen ist, kann man das ja machen. Okay. Wenn er dann aber nochmal irgendwie daneben fasst und sich daneben benimmt, dann ist die Sache aber endgültig vorbei, finde ich. Ja. Also der Tenor dessen, was ich sage, ist, gib ihm nochmal eine Chance. Ja. Und dann guck mal, vielleicht kann man die Freundschaft ja wieder auf ein gutes Gleis stellen. Ja, das wäre nämlich schön. Ja. Also das würde ich machen. Sicher, wenn man, alle machen mal irgendwie Fehler oder sagen doofe Sachen. Wenn man jung ist, passiert es einem vielleicht noch eher. Naja, kann man auch nicht so sagen. Den Älteren passiert es auch. Aber eine zweite Chance muss drin sein, finde ich. Mhm. Ja? Ja. Sollen wir mal so verbleiben? Ja. Dann wünsche ich viel Glück und sprich mal mit deinem Freund. Alles klar. Alles danke, Gute. Julian. Tschüss. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ja, danke schön, Axel. Tschüss. Tschüss. Axel war das. Und hier ist Kathi. Und Kathi ist 24. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen, Julian. Kathi, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe im Februar meinen Vater verloren. Und seitdem habe ich Stress in meiner Familie. Es wird auch nicht mein Freund akzeptiert. In der Familie. Ach, in der Familie, die akzeptieren deinen Freund auch nicht? Nee, jetzt also In deiner Familie? Ja. Wie lange hast du deinen Freund schon? Wir sind jetzt 1 Jahr und 2 Monate zusammen. Ja, und im Februar hast du deinen Vater verloren. Genau. Wie ist das, was ist da passiert? Er ist Anfang, Mitte Januar ins Krankenhaus gekommen wegen einer Erkältung. Mhm. Da hat sich herausgestellt, dass er Wasser im Herzen hat. Ja, und ist dann Ende Januar ist er dann in ein anderes Krankenhaus verlegt worden, wo er dann leider verstorben ist. Und ich weiß auch nicht, an was, da mir jeder was anderes erzählt. Wie groß ist denn die Familie? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe noch 2 Geschwister, 2 ältere. Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Im Moment ist es eigentlich ganz gut. Also wir telefonieren fast täglich. Mhm. Ja, nur zu meinem Bruder und zu meiner Schwester ist es halt etwas gestört. So, jetzt hast du gerade gesagt, aufgrund oder seit des Todes deines Vaters gibt es da große Probleme. Warum? Wie hängt das zusammen? Das Problem ist, mein jetziger Freund macht auch mal die Gusche auf. Also er sagt mal, sagt ihm, wenn ihm was nicht passt. In meiner letzten Beziehung war das nicht der Fall, dass weder mein Ex-Freund noch ich irgendwas gesagt habe, in der Hinsicht. Und ja, meine Mutter hat mich auch zeitweise nur angeflunkert, also angelogen. Stopp mal, was hat das mit dem Tod des Vaters jetzt zu tun? Das sind zwei verschiedene Sachen, mit dem Freund und mit dem Tod des Vaters. Es ist dadurch, dass seitdem mein Vater tot ist, ist mein Freund nicht akzeptiert in der Familie. Mein Ex-Freund ist immer noch top aktuell in der Familie. Moment mal, während dein Vater lebte, war dein jetziger Freund akzeptiert? Ja. Und seitdem der tot ist, ist er nicht mehr akzeptiert? Genau. Warum? Ich weiß es nicht. Nur ist auch von meiner Schwägerin, ist uns beiden, also mir und meinem Freund, an den Kopf geworfen worden, ich wäre doch lieber in den Urlaub gefahren, statt meinen Vater im Krankenhaus zu besuchen. Nur ich habe 3 Tage, bevor er verstorben ist, mit ihm telefoniert. Er sagte zu mir, ich soll erst in den Urlaub fahren, soll den Stress meiner Prüfung und den Stress meines Ex-Freundes ein bisschen verarbeiten. Und dann, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, soll ich ihm... Jetzt habe ich das akustisch gar nicht richtig verstanden. Bist du dann auch in Urlaub gefahren? Ja. Ja. Weil ihm ging es in dem anderen Krankenhaus auch wieder gut. Ja. Er hat sich wieder aufgerappelt. Ja. Als er dann verstorben war, bist du dann aus dem Urlaub sofort nach Hause gekommen? Ja, ich musste ja, da er ja einen Tag später, das Bestattungsunternehmen schon kam. Ich habe das jetzt so verstanden, dass dein Vater gestorben ist und du warst im Urlaub. Genau. Bist du dann sofort zurückgekommen? Genau. Ja. Ja. Und da, ich musste ja auch zurück, da ja auch einen Tag später das Bestattungsunternehmen kam. Wieso musst du da zurück? Weil ich mit Urne mit aussuchen musste, weil meine Mutter es nicht geschafft hat. Ach so. So, jetzt stehe ich aber immer noch im Nebel und verstehe die ganze Sache nicht. Ich verstehe nicht, warum dein Freund, als dein Vater noch gelebt hat, von deiner Familie akzeptiert wurde. Und jetzt, nachdem der Vater tot ist, ist der Freund nicht mehr angesagt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, du musst ja irgendeine Idee haben. Also, ich sag mal so, meine Schwägerin hat auch meinem Freund an den Kopf geworfen, er wäre ein Schmarotzer. Nach dem Tod meines Vaters, also ich hatte ziemlich heftige Diskussionen mit meinem Bruder und mit meiner Schwägerin. Meine Schwester hat sich im Hintergrund gehalten. Und das größte Problem steht eigentlich zwischen meiner Schwägerin, mir und meinem jetzigen Freund mit. Also ich sag mal so, dadurch, dass sie mir sogar den Kontakt zu ihren Kindern verbietet, die ich fast 2 Jahre mit großgezogen habe, also gefüttert, gewindelt, alles drum und dran. Ich war bei der Geburt dabei. Jetzt verbietet sie dir den Kontakt. Ich darf die Kinder so lange nicht sehen, solange ich mit meinem Freund zusammen bin. Und all diese Kritik kommt erst, seitdem dein Vater tot ist? Genau. Wie war denn das Verhältnis vorher zwischen deinen Geschwistern und deinem Freund? Ich sag mal so, meine Eltern, also mein Bruder hat ihn 1 bis 2 Mal gesehen und meine Schwester hat ihn erst zur Trauerfeier gesehen, beziehungsweise an den Tag, wo das Bestattungsunternehmen kam. Ach so, das heißt, die waren noch gar nicht so sehr vertraut mit ihm. Nein, da wir ja auch zu dem Zeitpunkt gerade mal 2 Monate zusammen waren. Verstehe. Oder 3 Monate. Verstehe. Das ist ja die Antwort auf die Frage. Also sagen die, er ist ein Schmarotzer. Er wäre zu dem Zeitpunkt ein Schmarotzer gewesen, weil er zu dem Zeitpunkt, als er zu mir gezogen ist, also wir waren keine 2 Wochen zusammen, ist er zu mir gezogen. Ja. Er in dem Moment noch kein Geld vom Arbeitsamt, er ist leider arbeitslos, genauso wie ich, kein Geld vom Arbeitsamt bekommen hat. Ja. Und ich ihn auf Deutsch gesagt sozusagen mit Deutsch durchgefüttert hätte. Gut, was aber sagen wir mal so, das kann man natürlich von außen alles sehr schwerlich beurteilen. Was man aber sagen kann, ist, dass das ja deine Sache ist, mit wem du zusammen bist. Na klar. Und solange dein Freund deine Verwandten und deine Geschwister nicht um Geld anbettelt, geht dir das überhaupt nichts an, mit wem du liiert bist. Das machen wir ja gar nicht. So, insofern würde ich mir das völlig verbeten, was die da reden. Das ist deine Angelegenheit. Ich habe jetzt auch meiner Mutter auf Deutsch gesagt, die Pistole auf die Brust gesetzt, da ich ja nun auch mit meinem Schwester und mit meinem Bruder auch seit seit der Trauerfeier nicht mehr gesehen habe. Und es steht ja nur auch Weihnachten vor der Tür und ich würde meine Familie gerne mal wiedersehen. Habe ich meiner Mutter die Pistole auf die Brust gesetzt, habe gesagt, kommst du, mein Bruder und meine Schwester nicht zu Weihnachten. Seid ihr für mich Geschichte? Moment. Du willst also, dass die alle kommen? Ich will, dass sie kommen. Weil warum willst du das denn? Ich will sie wiedersehen. Ja gut, aber was heißt wiedersehen? Das Problem ist ja noch nicht gelöst. Du kannst doch nicht zwanghaft da irgendeine Idylle schaffen zu Weihnachten. Die müssen ja erstmal sagen, dass sie... Vielleicht kann man das ja dadurch lösen. Na, ich glaube nicht, dass unter Weihnachtsbaum die großen Konflikte gelöst werden. Na, das Problem ist, meine Schwägerin kommt nicht mit. Das weiß ich. Ich meine, das größte Problem besteht eigentlich nur zwischen meiner Schwägerin und mir. Mit dem ganzen Streit alles. Aber sowas finde ich ein bisschen daneben. Der Mutter sagen, wenn ihr dann nicht alle zu Weihnachten zu mir kommt, dann seid ihr für mich alle gestorben. Das finde ich nicht in Ordnung. Dann setz dich mal einzeln mit deinen Geschwistern oder Schwägerin oder wer da die meine treiben. Schwägerin redet kein Wort mit mir. Ja, okay, und dann willst du sie zu Weihnachten haben? Ich will meine Schwägerin nicht hier haben. Ich will nur meinen Bruder, meine Schwester und meine Mutter hier haben. Ja, aber dann schickst du doch einen Spaltpilz da rein. Dann sagst du, die Schwägerin darf nicht kommen, aber der Bruder darf kommen. Meine Schwägerin hat von Anfang an gesagt, sie will mich nicht mehr wiedersehen. Ja, aber dann lass doch dieses ganze Theater Weihnachten sein. Das stimmt so hinten und vorne nicht. Triff dich mit den Leuten, mit denen du dich treffen willst, mal so, redet offen miteinander und dann kann man gucken, wann man sich zu welcher Familienfeier zusammensetzt. Das finde ich an den Haaren herbeigezogen, was du da machst. So löst du die Probleme nicht. Ja. Und du löst auch nicht das Problem mit deiner Schwägerin. Das scheint mir ja ein ganz großes Problem zu sein. Ja, ist es auch. So, also, das müsstest du eigentlich versuchen, wenn dir daran gelegen ist, dass du mit ihr alleine ein Gespräch führst. Ich will mit ihr auch keinen Kontakt mehr haben. Okay, dann müssen wir nicht weiter... Weil nachdem, was sie mir auch alles an den Kopf geschmissen hat... Okay, dann müssen wir da nicht weiter drüber reden. Weißt du? Ja. Also, da müssen wir da nicht weiter drüber reden. Ich finde, dass du dir keine Vorschriften machen lassen sollst, was du für einen Freund hast. Ja. Das ist ja völlig klar. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite finde ich, darfst du da auch nicht irgend so ein Weihnachtskränzchen da kreieren, wenn das nicht richtig stimmig ist. Das würde ich nicht machen. Nee, sag mal so, sie kommen nächstes Wochenende, meine Mutter und mein Bruder. Meine Schwester kann laut angeblich, muss ihr Freund arbeiten. Ich bezweifle es noch, dass er arbeiten muss, weil es ist gerade Wochenende. In dem Betrieb, wo er arbeitet, ist kein Wochenende. Ja, dann lass es doch einfach sein. Aber mein Bruder hat es jetzt nun möglich gemacht, dass er mit meiner Mutter herkommt. Ja, dann sollen die kommen, dann ist gut. Das ist okay. Ja, dann ist es gut. Wenn die dann kommen wollen, ist es gut. Ja. So, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Gespräch. Ja. Und lass dir nicht reinreden, was für einen Freund du hast. Okay. Katja, alles Gute wünsche ich. Na, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Helmut. Helmut ist 68. Guten Morgen. Ja, hier ist der Helmut. Ja, Helmut. Guten Morgen. Helmut, um was geht's bei dir? Ich hatte ja an für sich das Gespräch am Mittwoch mit dir führen wollen, da das dann auch das Thema betraf. Da war das Thema, ich bereue nichts. Bereue nichts, genau. Ja. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch das Thema nochmal aufgreifen. Und sehr gerne. Darüber reden. Ja. Ich war 38 Jahre verheiratet. Ja. Mit meiner Frau. Ja. Und habe nach 38 Jahren meine Frau verlassen. Mhm. Und das habe ich bis heute noch nicht bereut. Oh, das kam aber jetzt von ganzem Herzen. Ja, lebe jetzt... Seit wann hast du sie verlassen? Wie lange bist du schon weg von ihr? Seit 2002. Seit 2002. Warum hast du sie verlassen nach 38 Ehejahren? Also man kann sich im Leben zusammenleben, man kann sich aber auch auseinanderleben. Absolut. Da können viele ein Lied von singen. Also, und ich würde auch nie ein schlechtes Wort über meine Frau sprechen, weil das nicht zusteht. Ah, also es gab keine großen Auseinandersetzungen. Das habe ich ja vermeiden wollen. Ja. Bin aber dafür in aller Stille gegangen. Ja, hast du denn... Bevor man sich streitet und sich an der Haare oder am Hals greift, habe ich diese Variante getroffen. Wie hat sie denn das empfunden? Ja, wir haben ja, nachdem ich gegangen bin, noch nicht einmal wieder telefoniert oder zusammen gesprochen. Kann natürlich sein, dass es für deine Frau ein ganz großer Schock war, weil sie... Das war ein wichtiger Schock, ja. Ja, weil sie dieses Auseinanderleben vielleicht gar nicht so empfunden hat wie du. Nein, das hat sie auch nicht. Ja, hast du denn vorher... Ich habe 2 Jahre schon vorher im Bekanntenkreis erwähnt, irgendwann werde ich mal gehen. Ja. Und dann haben die immer gesagt, ach, das darf doch wohl nicht wahr werden, Helmut. Ihr versteht euch doch so gut, ihr macht zusammen Urlaub. Weißt du, was ich komisch finde? Ja. Dass du im Bekanntenkreis ankündigst, dass du irgendwann mal gehen willst, ja, es deiner Frau aber nicht angekündigt hast. Ja, das hätte ich auch nicht tun dürfen. Weil? Dann hätte es nur Streitigkeiten gegeben und denen wollte ich aus dem Weg gehen. Ach so, du hast Angst gehabt, wenn du es ansprichst, ja, dass sie dich vielleicht auch irgendwie hält noch? Ja, auch das hätte passieren können. Wir haben zwar in einer Nacht mal davor, wo sie das dann erfahren hat, dass ich gehen will, das hat sie dann schon erfahren. Wie und hat dann an dem Tag alles Mögliche versucht, mit Drohungen, ich nehme jetzt Leben, wenn du gehst und so weiter. Ach so. Und vor sowas hattest du natürlich Angst vorher. Und das hat aber auch stattgefunden, dieses Gespräch. Mhm. Und am anderen Morgen kam mein Sohn mit einem großen Auto, Lieferware. Und da haben wir meine Sachen eingepackt und dann war ich weg. Das ist ja verrückt. Wohin bist du gegangen? Ganz weit weg. Wie weit weg? Das waren über 600 Kilometer. Ach. Von meinem... Wo bist du denn da hingegangen? Zu einem deiner Kinder, oder? Nein. Ich habe dort schon vorher, bevor ich gegangen bin, hatte ich dort schon eine Wohnung gekauft. Ganz heimlich alles? Ganz sicher, eine Eigentumswohnung. Und warum gerade in diesem so weit entfernten Ort? Also ich wollte einfach, das hat viel verschiedene Punkte gehabt. Dieser Ort hat mir gefallen oder gefällt mir auch noch immer sehr gut, wo ich jetzt wohne. Ja. Und ich kann dort meinen Sport betreiben, den ich vorher nicht so gut ausüben konnte, weil der Schnee gefehlt hat, im Winter zum Beispiel. Ah, ja. Und hier habe ich den Schnee direkt vor der Haustür. Ich habe gerade so gesagt, deine Kinder, dabei hattest du nur von einem Sohn gesprochen. Hast du denn mehrere Kinder? Drei Söhne. Drei Söhne? Drei Söhne, und ja, dieser eine Sohn war offensichtlich eingeweiht in deinen Plan? Ja, alle drei waren. Alle drei? Alle drei. Und was haben deine Söhne zu dieser Nacht- und Nebel-Aktion gesagt? Ja, meine zwei Söhne, die sind schon nach der Lehre, sind die schon aus dem Haus ausgezogen und haben mit ihrer Mutter keinen Kontakt mehr gehabt. Das klingt aber nicht sehr schön. Nein, das klingt auch nicht. Das heißt, die haben keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter gehabt. Die haben keine gute Meinung über die Mutter. Nein, haben die auch nicht. Warum nicht? Das sind auch wieder Probleme gewesen. Ich kann dich gar nicht im Einzelnen und möchte ich auch gar nicht aufzählen. Okay, verstehe. Ich habe eine sehr, sehr gute Frau gehabt, eine sehr strenge Frau, auch in der Erziehung der Kinder. Sie war mitunter zu kleinig und Kinder kann man nicht nur immer befehlen. Ah ja, da warst du das gute Herz in der Familie. Und, ja, ich habe auch Fehler gemacht. Ja, ja. Also man trennt sich nie, dass man nur alleine hast du recht. Die Schuld gibt. Es sind immer zwei Schuld. Immer zwei, aber manchmal sind die Gewichte also schon ein bisschen... Ich habe auch viele Fehler in meinem Leben gemacht und habe dies aber auch eingesehen und habe dann wieder einrenken wollen und so weiter und so weiter. Es hat aber einfach dann war das Vertrauen nicht mehr da von meiner Frau zu mir hin. Und das hat mich dann irgendwie dazu veranlasst, einen Schritt zu tun. Nochmal gefragt, also die Söhne sind alle damit einverstanden gewesen und haben dich unterstützt. Ja, und das stimmt. Und du hast heute auch Kontakt zu den Söhnen. Ja, sicher, selbstverständlich. Ja. Jetzt am Weihnachten besucht mich wieder der älteste Sohn mit der Familie, mit den Kindern und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und du hast bei unserem Thema angerufen am Mittwoch, ich bereue nichts. Ja, genau. Und das ist für dich eine ganz große, wichtige Entscheidung in deinem Leben gewesen, von der du sagst, toll, dass ich das gemacht habe. Also ich bin nicht voll Locken und Jauchzen, das will ich nicht, aber ich habe diesen Schritt bewusst getan. Ja. Ich habe alles vorher geplant, auch das Finanzielle. Ich habe die Wohnung zwar gekauft, aber den Kaufvertrag unterschrieben haben schon alle meine Söhne. Ach so. Also alles... ich selber bin praktisch nur... in meiner Wohnung ein geduldeter Gast. Ich verstehe. Wie lange hast du diese Aktion vorbereitet? Also die habe ich 3 Jahre vorbereitet. 3 Jahre. War denn das nicht ganz schwierig für dich, dann mit deiner Frau in diesen 3 Jahren zusammenzuleben? Auch ich habe mir gar nichts anmerken lassen. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber gehabt? Nein. Ich frage nur, mich wundert es ein bisschen. Ja. Kann es sein, ich frage dich mal, du hast ein paar Mal schon gesagt, das war eine gute Frau und so weiter. Ja. Dennoch frage ich dich mal so ganz ehrlich, hast du ein bisschen so unter ihrem Diktat gelitten all die Jahre? Ich will nicht sagen gelitten, aber es war manchmal ein Anlass da, dass ich gesagt habe, wann kann man mal selber entscheiden und tun dürfen, was man will. Ah ja, also früher sagte man so, da hat die Frau die Hosen an. So war das bei euch. So ungefähr, ja. So war es bei euch. Und irgendwann hattest du die Faxen dicke, wie man so salopp sagt. Und hast gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt entscheide ich mein eigenes Leben. Wo ist es, genau. Und du hast seit 2002 jetzt keinen Kontakt mehr zu deiner Frau. Schon. Nein, Kontakt nicht mehr. Nichts mehr. Hat die denn nochmal geschrieben oder sich irgendwie... Nein, nichts mehr geschrieben, gar nichts. Weiß die mittlerweile, wo du wohnst? Ja, sicher, das weiß ich. Ja, das ist ja... Sie hat ja dann die Scheidung auch eingereicht in 2005. Ja. Da ist ja vom Gesetz her sind wir jetzt von da ab auch geschiedene Leute, also genau. Nicht geschieden. Und wie gesagt, da musste ich ja hier auch zu einem Richter und Notar oder so. 100 Tage und so weiter. Ja, genau. Und da, aber bei der Scheidungstermin selber war ich gar nicht anwesend. Haben denn deine Söhne, ein Sohn noch Kontakt jetzt zu ihr? Die anderen ja nicht, hast du gerade gesagt. Der hat noch Kontakt zu meiner Frau. Und erzählt der dir manchmal, wie es ihr geht zurzeit? Ja, wir reden gar nicht viel darüber. Du redest nicht viel. Du weißt, das Thema ist für uns abgehakt. Du hast nie wieder eine Sehnsucht nach dieser Frau gehabt. Nein, das nicht. Das nicht. Das nicht. Und es ist ja so, Domian, du darfst doch nicht einmal den Gedanken aufnehmen, oder dass du etwas bereut hättest, denn dann kannst du nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ja, ja. Na, aber ich habe das schon so verstanden jetzt bei dir, dass das eigentlich eine sehr gute Entscheidung war. War die eigentlich überfällig? Hättest du es schon früher machen müssen? Oder sollen? Ah, nee, ich musste erst alles in die Wege leiten, mich hier mit der Wohnung kaufen. Ja. Das war ja alles eine Sache, die auch nicht von jetzt auf gleich geht. Das stimmt. Also das wurde ja auch alles, das brauchte einfach seine das Zeit. Das musstest du alles aber geschickt dann auch in Lügen packen, ne? Zum Beispiel, du musstest ja in diesen Ort fahren und das mit der Wohnung regeln. Das musstest deine Frau ja irgendwie erklären, wo du hingefahren bist. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau daran erinnern, was ich gesagt habe, wo ich mit meinem Sohn dann hing. Ach so, aber es ging dann irgendwie. Ich kann mich jetzt erinnern, ob ich nach München oder sonst wohin komme, naja. Zu meiner Frau. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Sag mal, diese Situation, wie du sie gerade geschildert hast, da kam dann am nächsten Morgen dein Sohn mit einem großen Auto. Und ihr habt deine Sachen in das Auto geladen. Alles reingepackt. Was war denn das dann für eine Stimmung? Da war deine Frau ja auch dabei. Nee, die war ja auf der Arbeit. Ach, die war auf der Arbeit? Ja, die Ach war auf der so. Arbeit. Wo die mittags nach Hause kam, war das Herrchen ausgeflogen. Ach, das war ein Schock für die Frau, du lieber Himmel. Ja, weil sie wusste es ja schon, was du vorhast. Ne? Aber dass ich es wirklich so mache, das hat sie nicht gewusst. Ja. Und dass ich das alles schon so, das hat sie... Ich würde ja normalerweise sagen, dass da bist du ja ganz schön hart und schäbig mit deiner Frau umgegangen. Ja, das stimmt. Ja, würde ich normalerweise sagen. Also aber ich habe bei dir so den Eindruck, dass ich habe irgendwie das Gefühl, ich verstehe dich und es war für dich gut, dass du es so machen musstest. Ich habe auch dadurch im Bekanntenkreis hat es auch geschwächelt dadurch. Ja. Ich meine, aber wenn ich 600 Kilometer Eben. Von dieser Stadt weg bin jetzt, Eben. Dann interessiert mich das überhaupt auch nicht mehr. Aber es gibt doch bestimmt noch irgendwie Verwandtschaft. Was sagen die denn? Ja, meine Schwestern, ich habe zwei Schwestern. Ja. Aber wenn wir da so ins Gespräch kommen, zuerst waren die alle sehr und haben auf mich eingesprochen und so weiter. Aber mittlerweile hat sich das dann auch jetzt gelegt. Ja, und in dem neuen Ort, in dem neu ist der ja auch nicht mehr. Du wohnst jetzt auch schon viele Jahre da. Jetzt wohne ich schon fast. Also 2002 bis jetzt hier. Das ist schon eine lange Zeit. Hast du da neue Bekannte kennengelernt? Und ja, bekannt? Doch, das kann man sagen. Ich bin ja schon und, bekannt jetzt im Ort sowieso. Ja, und ja. Ist ein kleiner Ort, wo ich jetzt hier wohne. Ja. Und wie gesagt... Also eingelebt. Ich werde akzeptiert und es ist schon eine schöne Sache, wenn man wieder eingeladen wird mal oder man kann das Unternehmen zusammen. Das ist schon immer eine schöne Sache. Früher wurdet ihr nicht so eingeladen? Ja, doch, wir hatten in dem vorhergehenden auch eine sehr das schöne Jungen zu Bekannten und so weiter. Also an dem Sinn der Sache hat sich nichts geändert. Also, eine verrückte Geschichte. Und ich finde gut, wenn man so drastische Entscheidungen fällt in seinem Leben. Das finde ich gut. Und wie gesagt, ich bereue das nicht. Und das ist das Allerwichtigste, genau. Und wie gesagt, wenn man damit mal anfangen würde... dann würde man jede Nacht nur grübeln, warum und weswegen und so weiter. Und das darf man keine Sekunde machen. Ja, aber ich glaube, du hast deine Gründe gehabt und die waren auch gewichtig. Ja, so war es. Lieber Helmut, danke, dass du uns das erzählt hast. Und ja, dann wünsche ich dir in deinem neuen Leben, was gar nicht mehr so ein neues Leben ist, nach wie vor alles Gute und genieße es einfach. Ach, Domian. Kannst du mich nochmal zurückverbinden zu deiner... der mich eben angerufen hatte. Ja, da müsstest du nochmal auflegen, dann rufen wir dich nochmal an. Genau, danke schön. So machen wir es. Also, alles Gute, Zeit. Tschüss. Also, für dich. Ja, tschüss. Jetzt wissen wir auch, wo er wohnt. Mit dem Schnee war ja schon klar, irgendwo im Süden. Hier ist die Friederike und die ist 79. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Friederike. Du hörst mich. Ja. Ja, das ist schön. Friederike, um was geht's denn bei dir? Ich bin 79 Jahre alt. Ja, habe ich gesagt, ja. Und wohne mit meiner Tochter zusammen, also nicht zusammen, sondern nebeneinander. Ja. Und ich habe ihre Kinder auch halbtags großgezogen, sodass sie immer arbeiten gehen konnte. Es ist mein Mann vor 2,5 Jahren ganz plötzlich gestorben. Der war nie krank, hat eine Lungenentzündung im Krankenhaus bekommen und ist dann verstorben. Mhm. Jetzt bin ich alleine und meine Tochter setzt sich ganz von mir ab. Wie alt ist die Tochter? 57. Wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe auch mittags für die ganze Familie immer gekocht, noch bis vor ein paar Jahren. Ja. Für alle. Ja. Und die haben mittags alle bei mir gegessen. Seitdem mein Mann weg ist, ist totale Funkstille. Deine Tochter, lebt die auch alleine oder lebt die mit dir? Nein, die hat einen Mann und hat auch 3 Kinder, aber eine ist verheiratet. Und 2 Kinder sind noch im Haus. Ach, 2 Kinder sind noch im Haus? Ja, sind noch im Haus. Wohnt ihr da in einem großen Haus gemeinsam? Nein, wir wohnen nebeneinander. Wir wohnen nicht in einem Haus. Achso, ich dachte, in einem Mieter auf einer Etage nebeneinander, dachte nein, ich. Nein, in einem 2 Häuser sind. Ah, verstehe. Nicht? Ja. Und meine Tochter, meine Enkeltochter, die haben sich so, ich weiß nicht, ich will das gar nicht so drastisch sagen, aber die haben sich einer anderen Glaubensgemeinschaft irgendwie angeschlossen. Welche? Erzähl mal. Das weiß ich nicht. Ach, gar nicht? Wie die heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die immer nach Bayern fahren. Mhm. Und, ob das mit der Glaubensgemeinschaft zusammenhängt, die lehnt mich total ab. Aber lass uns mal genau drüber nachdenken. Du hast gerade gesagt, dass das mit dem Tod deines Mannes zusammenhängt. Ja, da hat es angefangen. Hat es zufälligerweise auch angefangen, dass sie zu dieser Zeit in diese neue Glaubensgemeinschaft gegangen sind? Nein, das war schon ein bisschen vorher. Aber nur ein bisschen vorher? Nur ein bisschen, nicht weit vorher, bisschen vorher. Und das Verhältnis vorher, wie du gerade gesagt hast, war sehr gut. Ja, war gut. Perfekt, also. Ja, das war perfekt. Ja. Eigentlich war das, wir waren schon beide sehr früh zu Hause. Mhm. Ich habe schon mit 54 aufgehört zu arbeiten. Das war für uns, ich habe die Enkelkinder großgezogen. Ja. Und meine Enkelkinder kommen auch zu mir. Nur die Kleine, nicht so sehr, die ja so krank war. Also sie hat einen Gehirntumor gehabt und der war ganz schlimm. Ein Drittel des Gehirns war eingedrückt. Ah, ja. Und dann hat sie immer im Internet und da hat sie auch jemand kennengelernt. Und da ist die Glaubensgemeinschaft so, da gehört das zu. Ja, sag mir mal, wie der Kontakt zwischen dir und deiner Tochter, wie oft findet der überhaupt statt noch? Also die sind früher 3-mal am Tag rüber und wir 3-mal am Tag zu ihr rüber. Ja, und jetzt? Und jetzt kommt sie wochenlang gar nicht. Wochenlang? Wochenlang. Und ihr könnt euch aber in die Fenster gucken, wenn du rausguckst. Ja. Sie geht an meinem Fenster vorbei, hat ihr Auto da stehen und ich stehe dann schon mal am Fenster, da guckt sie noch nicht mal hoch. Aber hast du sie denn nicht darauf angesprochen und hast gefragt, was ist denn los? Doch, anfangs. Da war das so 4-6 Wochen her, da bin ich mal rübergegangen. Ich bin immer schon mal, die sitzen viel im Garten, auch wenn das Wetter danach ist. Hm. Und dann gehe ich schon mal rüber, wenn ich von der Stadt komme und bleib mal ein Viertelstunde sitzen und dann gehe ich wieder. So, und dann habe ich gesagt, also da war der Schwiegersohn auch bei und die Familie auch. Und da habe ich gesagt, Karin, sag, du kommst gar nicht mehr zu mir rüber. Hm. Da habe ich dir was getan. Hm. Nein, sagt sie. Sagt mein Schwiegersohn, wie, du gehst nicht rüber? Du gehst nicht zur Mutter rüber? Da sagt sie, ach, ich telefoniere ja immer, auch das nicht. Aber da stimmt doch was nicht. Ja, das stimmt. Da stimmt doch was nicht. Ja. Der Kontakt zwischen ihr und deinem Mann war auch gut. Ja, wir haben also, mein Mann war vielleicht ein bisschen strenger. Ich meine, was sie jetzt mit mir macht, das hätte man mit meinem Mann nicht gemacht. Mein Mann hätte gesagt, dann geh mal schön, ne? Hm. Also so hätte der sich nicht behandelt. Das ist ja schon sehr merkwürdig. Gerade nach einem Todesfall rückt man ja eigentlich noch näher zusammen. Ja, und das ist das Gegenteil. War das denn so gleich in den ersten Tagen nach dem Tod oder in den ersten Wochen? Hast du das schon gemerkt, dass sie seltener kommt? Ja, das gleich, nachdem mein Mann verstorben war, Die hat sonst ist, sie denn vielleicht, ist sie denn vielleicht früher nur aus Pflicht gekommen und aus Angst dem Vater gegenüber? Nee, das will ich gar nicht sagen. Sie ist ja, sie hat ja morgens ihre Kinder hier hingebracht und ist mittags gekommen und dann haben alle hier gegessen. Und das war gut. Ist sie wieder nach Hause gute Stimmung. Das ist aber merkwürdig, Friederike. Das ist merkwürdig. Ist denn die ganze Familie in dieser neuen Glaubensgemeinschaft? Oder nur deine Tochter? Nur meine Tochter, meine Enkeltochter. Ach so. Angefangen hat das mit der Enkeltochter. Die hat das im Internet erfahren. Und dann hatte meine Tochter keine Zeit. Dann habe ich noch da runtergefahren nach Bayern. Kann das vielleicht sein, dass deine Tochter auf Distanz zu dir geht, weil sie Angst vor Kritik hat, dass du sagst, was ist das für ein Unsinn, was ihr da jetzt macht? Ich enthalte mich ja ganz. Meine große Enkeltochter ist 39 und die sagt, die sind nur so frech zu dir, weil du dich nicht wehrst. Sag mal was. Aber ich habe so Angst, dass das Ganze dann aber... Ich habe vor 4 Wochen eine Lungenentzündung gehabt. Es hat angefangen mit dem Schnupfen, ich habe kein Fieber gemessen. Und dann habe ich gedacht, na ja. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, an der Heizung, und konnte nicht mehr aufstehen. Habe da 2 Tage gesessen. Ach Gott. Und kein Mensch hat geguckt, alle Rollos waren runter. Sie geht 3-mal am Tag an den... Ich habe ein riesengroßes Fenster. Deine Rollos waren 3 Tage runter und die eigene Tochter geht... 3 Tage. Geht nicht rein und guckt, was mit der Mutter los ist. Ja. Was ist denn mit der Tochter los, Mensch? Sag mal, deine Enkelin, mit der hast du einen guten Kontakt, die 39-Jährige. Ja, da habe ich einen sehr guten. So, die muss das doch irgendwie erklären können, was da los ist. Wir wissen alle nicht, was mit ihr los ist. Aber dann kannst du die Enkelin doch mal fragen, was das für eine Glaubensgemeinschaft ist. Die kommt ja auch nicht dahinter, das sagen die ja nicht. Ach so. Das sagen die ja nicht. Nein, sie beten die Mutter Erde an. Dann sitzt die Kleine wohl jetzt nicht mehr so, die ist jetzt ausgezogen, die wohnt jetzt irgendwo anders, ist aber viel bei ihren Eltern noch. Und sitzt im Garten und macht alles so Kerzenrings um sich an. Wenn das was sagt zu dem Glauben. Ja, keine Ahnung. Nein. Und sonst weißt du nicht, was die da so treiben. Nein. Ich habe mal was, einmal hat sie mir was gesagt, beim Grillen, wo sie dann, sagen wir, sie grillen, rufen sie mich. Und wenn ich was habe, rufe ich dann an. Und dann habe ich gesagt, ach, Kam, ist dann das kaputt gegangen. Unter der Spüle, der Abfalleimer. Und sie hat mir das angebaut. Und weil ich mich sehr schlecht bücken kann. Ja. Ich mache zwar alles noch selbst, ich nähe auch noch sehr viel. Ja. Bin auch viel mit dem Auto, mit meinen Freundinnen unterwegs. Ja. Ist nicht so, als ich jetzt in der Ecke sitze. Ja. Aber ich häng so an meiner Tochter. Aber sie hat nichts, noch nicht irgendwas mal gesagt, was die da treiben. Dann hat sie gesagt, wie ich unter der Spüle den Abfalleimer zerrissen hatte oder rausgerissen hatte, da hat sie gesagt, ich sag, Karin, du hast das doch eingebaut, da kannst du da mal gucken. Ich sag, da sind Schrauben rausgegangen. Das kann mein Mann machen, der kann dir das machen. Hm. Und ich bin nicht rübergekommen. Also, ich finde es höchst merkwürdig. Ja. Ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ich finde es auch ganz traurig. Ja, das ist traurig. Das ist sehr traurig. Du bist die eine Frau Leute, von, die im Haus sprechen, alle darüber. Ja, du bist eine Frau von 79 Jahren und da muss man sich als Tochter doch drum kümmern, vor allen Dingen, wenn man nebenan wohnt. Das ist das. Aber ich würde an deiner Stelle, Friederike, doch nochmal einen Anlauf machen und ein Gespräch suchen. Ich habe das schon ganz vorsichtig mehrmals gemacht. Ich würde es machen nochmal. Aber sie macht es nicht. Sie sagt es nicht. Sie hat einmal gesagt. Dann bitte doch mal deine Enkelin zu vermitteln. Die hat auch schon versucht. Die große, ja. Mhm. Die hat auch schon versucht. Das ist für die, vor allen Dingen die Kinder, die sagen jetzt, wir sind bei der Oma groß geworden. Mhm. Weil ich die ja mehr gehabt habe, als sie praktisch selbst. Dein Verhältnis zu dem Schwiegersohn ist aber ganz gut. Das ist gut, ja. Kann der nicht vermitteln? Mein Schwiegersohn kommt aus der Türkei. Mhm. Aber er ist ein guter Mann. Also ein Gepflegter, ganz Gepflegter ist das. Ja. Und die Ehe ist auseinander. Ach, die Ehe ist auseinander? Jetzt. Ach so. Hey, hängt das vielleicht auch mit dieser Sekte zusammen, in der sie ist? Ich nehme es an. Sie hat gesagt, sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Weißt du, vielleicht ist wirklich da die Ursache zu finden, in dieser Sekte. Ja, das nehme ich auch an. Ja, und da ist es natürlich sehr schwer für dich, daran zu kommen. Ja. Da kommt man nicht ran. Vielleicht kann man noch einmal von deiner Seite aus einen Versuch machen, damit du zu dir sagen kannst, ich habe alles unternommen und der Rest ist dann nur traurig, dass die Tochter dich fallen hat lassen. Ja. Und unsere ganzen Bekannten, wir waren ja alle immer zusammen, auch unsere Bekannten, Die sagen alle mal, man kann es überhaupt gar nicht verstehen. Mhm. Man kann es nicht begreifen. Mir tut das auch sehr leid für dich, Friederike. Ja. Wirklich. Da sei froh, dass du deine Enkelin hast. Die neuen, da hast du wenigstens eine Ansprechpartnerin. Ja, und auch mein Schwiegersohn. Wenn irgendwas ist, was mal zu machen ist, mit einer Lampe, wo ich nicht drankomme, Birne, der kommt sofort. Also, versuche dennoch nochmal ein Gespräch zu führen. Wenn du irgendwas rauskriegen solltest, was das für eine Sekte ist, melde dich doch nochmal bei uns. Würde mich sehr interessieren, können wir uns vielleicht nochmal unterhalten. Ja, nicht. Aber es ist eine Sekte, die nicht hier ist. Ja. Also, Sie können ja an der Telefonnummer sehen, wo ich so ungefähr wohne, ja. Ja. Also, wenn du irgendwas rauskriegst, können wir vielleicht nochmal sprechen miteinander. Ansonsten versuche noch einen Anlauf und ansonsten, dann kann man nichts machen, glaube ich. Ich wollte auch nur von Ihnen den Rat haben, wie ich irgendwie an meine Tochter drankommen kann. Tja, das ist aber jetzt nach dem, was, übrigens, ich habe dich jetzt auch so ganz frank und frei geduzt, dann kannst du mich auch duzen. Ja, ne? Ja, das stimmt. Friederike, nach dem, was du erzählt hast, habe ich da keine schlaue Idee, was du machen kannst. Du kannst sie ja auch nicht belästigen und dich immer wieder. Ich will auch keinen Streit mit ihr haben. Nein. Ich bin Asthmatiker. Mach es. Ich brauche sie schon mal. Ich würde wie gesagt, noch ein einziges Mal ein Gespräch erbeten. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du wahrscheinlich nichts tun. Ja, nicht? Nee, glaube ich nicht. Mich hier allein sitzen lassen, wenn über Tag die Rollosen nicht hochgemacht werden. Finde ich ganz schlimm. Ich würde mal vorschlagen, wir überlegen mal im Hintergrund und rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an. Vielleicht haben meine Mitarbeiter noch eine gute Idee für dich. Ja, ist gut. Sollen wir es so machen? Ja, ist gut. Ich warte noch. Sehr gut, ja. Aber du musst auflegen, ne? Ja, ich muss auflegen. Danke. Alles Gute. Tschüss, Friederike. Ja, tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, Yvonne. Yvonne ist 39. Guten Morgen, Yvonne. Hallo. Hallo, Yvonne. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist so, also diese Freiheit vorhin. Ich habe meine auch irgendwie jetzt erlangt, aber... Deine Freiheit? Meine Freiheit, ja. Mhm. Von wem hast du deine Freiheit erlangt? Oder? Von meinem Mann. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Also... Kennen tue ich ihn schon seit Jahren und wir haben aber erst sehr spät geheiratet. Und zwar am 12.08.2006. Mhm. Geheiratet. Haben wir geheiratet mit allem Drum und Dran, mit allem Schnick und Schnack. Das hat er sich immer so gewünscht und ich habe alles für ihn organisiert. Also er wusste bis 3 Tage davor nichts. Ich habe ihn überrascht. Oh, wie schön. Ja, das habe ich mir damals auch gedacht. Aber jetzt seid ihr getrennt. Also, das ist so, der hatte bipolare Schizophrenie und... Sehr schwere seelische Erkrankung. Ja, und auf jeden Fall, er war sehr herrisch in dieser Art, ne, und sehr aggressiv. Und er hat sich halt immer um Kopf und Kragen geredet, was er für ein Toller ist und hat somit Arbeit kaputt gemacht, hat auch noch Alkohol getrunken und dabei... Das hat ja was mit dem Salz zu tun, das im Kopf fehlt, damit er richtig arbeiten kann. Mhm. Und Alkohol hat das noch mehr kaputt gemacht. Und dann hat er sich immer noch irgendwelche Drogen reingeklinkt. Oje. Ja, wie hat er sich denn dir gegenüber verhalten? Das kam drauf an, in welcher Welt er gerade war. Und das ist wirklich so. Also manchmal war der so ruhig und dann war der so mein Tobi, so wie ich ihn kenne. Und dann... Wenn irgendwas bei ihm nicht funktioniert hat, dann hat das wie so ein Schalter wartet und dann mussten alle drunter leiden, aber nur die im Haus waren. Wie musstest du leiden? Hat er dich geschlagen? Das war auch, also zum Schluss war das dann sehr schlimm. Dann hat er also mit dem Bürostuhl nach mir geschmissen, hat auch gut getroffen. Einmal bin ich die Treppe runtergefallen und er hat weiter am PC gespielt, weil ich hatte einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil er immer, also wenn er bei mir nicht weiterkam, wir haben 4 Kinder, ist halt immer über die Kinder gegangen. Und dann hat er mal meinen Sohn, damals war er 14, der wird jetzt 17, hat er am Hals gepackt. Und hat den Türrahmen so hochgeschoben. Und und also da waren schon manche Sachen dabei. Aggression war schon sehr stark. Und 4 Kinder im Alter von bis? Von 3 bis jetzt fast 17. Von 3 bis 17? Ja. Die Kinder sind alle von euch? Nein, nur die ersten 3. Nur der letzte ist von ihm. Ach so. So. Du bist jetzt von diesem Mann getrennt und frei. Also an dem Tag, wo ich ihn habe damals von der Polizei abholen lassen, das war der 7.11.2008, dann ist er in eine Therapie gegangen, hat sich auch gut gehalten. Und dann hat er irgendwie wieder einen Zusammenbruch bekommen und hat wieder Drogen und Alkohol Und er hat dann Doxepin genommen. Ja. Wie ist denn die Lage jetzt? Die Lage ist, dass er sich am 7.11.2009, also vor guten Monat, das Leben genommen hat. Oh. Ja. Ihr wart zu dieser Zeit aber nicht zusammen? Wir waren nicht zusammen, aber ich habe zu ihm gestanden, wirklich. Wo lebte er denn zu der Zeit? Also ich wohne jetzt hier in Bayern und ich habe ihn nach Dortmund zurückgeschickt. Erstens mal, weil das war wie aus Sicherheitsgründen wegen den Kindern und mir. Lebt er alleine da? Er hat dann bei seinem Bruder gewohnt, er war nicht alleine. Darauf habe ich auch geachtet, dass er nicht alleine ist. Und er hatte auch, wie gesagt, gleich Anschluss, weil wir sind damals von Dortmund nach Bayern gezogen. Machst du dir ein schlechtes Gewissen? Nein. Also, er war ein schwer kranker Mann. Er war nur krank. Also ich sag mal, das sind Dinge für mich erklärbarer geworden. Aber verzeihbar ist die andere Geschichte. Aber sie sind erklärbarer geworden und ich kann besser damit umgehen. Ne? Wie hat er sich das Leben genommen? Ja, der hat sich Doxepin, dann hat er Crystal und Alkohol richtig high gegeben. Also alles, Droge und Medikament und Alkohol und ist daran dann verstorben. Ja, daran ist er dann. Also wie gesagt, wir haben ihn 2 Tage lang gesucht. Aber er wohnt ja noch bei dem Bruder. Ja, aber der Bruder, der ist Schausteller und war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Und da war kein Schlüssel vorhanden von der Wohnung. Hat er das denn in der Wohnung genommen? Ja, genau. Man hat ihn dann in der Wohnung gefunden? Ja, der Bruder ist dann vom Umzug dann zurückgekommen. Ja. Ne? Und wie gesagt, er schläft dann halt da meistens im Wohnwagen und dann fährt er halt immer nur, wenn er fertig ist, dann kommt er nach Hause. Und ja. Hat er dir irgendetwas hinterlassen? Nein, also deswegen war das für mich auch definitiv nichts geplant. Das war ein Affekt für mich. Und diese Affekte hatte er, wie gesagt, also schon öfters gehabt. Und dieser Aufenthalt in einer Klinik, in der... Nein, er war nur in normaler psychologischer Betreuung und Behandlung, ja. Hätte er nicht eigentlich bei dieser Schwere, so wie du es angedeutet hast, in eine Klinik gemusst? Ja, die haben ihn aber wieder nach Hause geschickt. Na super. Das ist heftig, also, und das ist das, was ich nicht verstanden habe. Und es sind so verschiedene Sachen, die ich eigentlich von ärztlicher Seite her aus nicht verstanden habe, weil... Wenn ich das nochmal so sage, das heißt, du hast sehr, sehr schwere Jahre hinter dir. Ja, ich habe ganz schwere. Du warst mit dem Mann auch lange bekannt und befreundet und verheiratet und dann, und das endet jetzt so dramatisch. Ja, genau. Und du hast unser Gespräch beendet mit Freiheit. Freiheit ist für mich meine innige Hirnhälfte, die war wirklich nur für meinen Mann zuständig, weil ich habe ihn, obwohl er in Dortmund gewohnt hat, ich habe seine Arzttermine gemacht. Ich hab das gar nicht verstanden. Freiheit war deine innere Hälfte? Meine innere Hälfte. Ich hab alles für mich wieder. Ich muss nicht mehr mich um ihn kümmern. Das Gefühl, ich habe wieder meine Freiheit wieder. Ja, genau. Und die habe ich wirklich. Also ist das eigentlich ein gutes Gefühl? Das ist also... Trotz aller Dramatik, die damit verbunden. Ja, genau. Also er fehlt mir wirklich. Das kann ich nicht bestreiten. Also weil du diesen Mann als gesunden Mann durchaus geliebt hast. Ja, genau. Ne? Aber und ich habe halt ihn auch zerfallen sehen, ne? Also wie lange, ich hatte dich gerade schon gefragt, wie lange du ihn insgesamt gekannt hast, wie viele Jahre kann man sagen? Kenne tue ich den schon seit 13 Jahren. 13 Jahren. Ja. Und wie viele Jahre hatte er nun diese schwere seelische Erkrankung? Die ist erst ausgebrochen vor gut 2,5 Jahren. Ach so. Mhm. Und diese Krankheit hat ihn wirklich wesensverändert, kann man das sagen? Ja. Da ist eine Person zutage getreten, die du vorher so nicht kanntest. Nee, also überhaupt nicht. Und ich muss auch dazu sagen, am Anfang... Da ist man so erschrocken und dann denkt man sich, das kann doch gar nicht sein, das hat ja nicht ernst gemeint. Also, weil das hat ja auch was mit dem Gefühl zu den Menschen zu tun. Also ich muss auch dazu sagen, also obwohl wir wirklich immer diesen heftigen Stress miteinander haben, also er hat mir immer beteuert, dass ich halt immer seine Frau sein werde und dass da, also er hat eine Menge Scheiße gebaut, aber er hat mich nie beschissen als Frau. Ne? Gab es denn in dieser Krankheitsphase auch mal Momente, wo er sich ganz bewusst dieser Krankheit war? Ja, und ich habe ganz viele E-Mails von ihm, da wo er sich immer bei mir entschuldigt, wo er sagt, es wiederholt sich für dich und es tut mir so leid. Wie traurig, ja. Und die letzte Mail, da hat er reingeschrieben, er kommt sich vor wie der Steinmeißer aus der unendlichen Geschichte. Er hat so große Hände und das Nichts hat uns ihn weggenommen. Und dieses Nichts ist halt in seinem Kopf, ne? Verstehe. Also er konnte wirklich, das war eigentlich so ein richtig intelligenter, netter, lieber Mann, ne? Und Yvonne, aber du hast einen tollen Satz gerade gesagt, du hast jetzt deine Freiheit wieder kannst die entsprechend dann auch leben und genießen. Die Sendung ist vorbei. Ich freue mich, dass wir noch miteinander reden können. Ja, danke. Wünsche dir alles Gute. und schöne Weihnachten auch. Ja, die wünsche ich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für heute in der Technik. Heute Patricia Unger. Wir sind nächste Woche wieder da. Das ist die letzte Woche vor unserer Weihnachtspause. Montag dann wieder mit einer offenen Sendung. Ein Radio 1 Live und WDR Fernsehen.